Abschnitt 2 von Andersens Märchen, Ergänzungsband. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Rebecca Braunert-Plankett. Andersens Märchen, Ergänzungsband von Hans Christian Andersen. Übersetzt von Guido Höller. Der Stein des Weisen, Teil 2. Nun sagte er dem väterlichen Schloss im Baum der Sonne Lebewohl und schritt durch die Schönheit seiner Heimat. Aber draußen setzte er sich auf einen Strauß, der schneller läuft als ein Pferd. Und als er später die wilden Schwäne sah, schwang er sich auf den Rücken des Stärksten. Er liebte die Veränderung, und deshalb flog er hin über das Meer nach fremden Ländern mit großen Wäldern, tiefen Seen, mächtigen Bergen und stolzen Städten. Und wohin er kam, war es, als ob ein Sonnenstrahl über die Lande ging. Jede Blüte und jeder Strauch duftete stärker in dem Gefühl, dass ein Freund nahe war, ein Kenner, der sich schützte und verstand. Ja, der verkümmerte Rosenstock erhob seine Zweige, entfaltete seine Blätter und trug die lieblichste Rose. Jeder konnte sie sehen, selbst die schwarze, feuchte Waldschnecke bemerkte ihre Schönheit. »Ich will der Blume mein Zeichen geben«, sagte die Schnecke. »Nun habe ich sie angespien, anders kann ich es nicht.« »So geht es gewöhnlich dem Schönen in der Welt«, sagte der Dichter, und er sang ein Lied darüber, sang es auf seine Weise, aber niemand hörte darauf. Deshalb gab er dem Trommelschläger 2 Groschen und eine Pfauenfeder, und dieser setzte das Lied für die Trommel und trommelte es in der Stadt in allen Straßen und Gassen aus. Nun hörten es die Menschen und sagten, dass sie es verständen, es wäre so tief. Und der Dichter durfte nunmehr Lieder singen, und er sang von dem Schönen, dem Wahren und dem Guten, und sie hörten davon in den Kneipen, wo das Talglicht qualmte, sie hörten es auf dem frischen Kleeacker, im Walde und auf dem weiten Meere. Es schien, dass dieser Bruder mehr Glück haben sollte als die beiden anderen. Aber das konnte der Teufel nicht dulden, und er kam schnell mit fürstlichem und kirchlichem Weihrauch und allem Räucherwerk der Ehre, das sich finden lässt, und das der Teufel vortrefflich zu bereiten versteht. Er kam mit dem stärksten Weihrauch, der alle peinigt und selbst einen Engel betäuben kann, wie viel mehr nicht einen armen Dichter. Der Teufel weiß, wie er die Menschen zu nehmen hat. Er nahm den Dichter mit Weihrauch, so dass er rein weg darin war, seine Sendung vergaß, sein Vaterhaus, alles, sich selbst. Er ging auf in Rauch und Beräucherung. Alle kleinen Vögel trauerten, als sie das hörten, und sangen 3 Tage nicht. Die schwarze Waldschnecke wurde noch schwärzer, aber nicht aus Trauer, sondern aus Neid. »Ich bin es, die beräuchert werden müsste«, sagte sie, »denn ich war es, die ihm die Idee zu seinem berühmten Liede gab, das für die Trommel über den Lauf der Welt. Ich war es, die die Rose anspie. Ich kann Zeugen dafür herbeischaffen.« Aber daheim, in Indien, erscholl darüber keine Botschaft. Alle kleinen Vögel trauerten ja und schwiegen 3 Tage, und als die Trauerzeit zu Ende war, ja, da war die Trauer so groß gewesen, dass sie vergessen hatten, worüber sie trauerten. Ja, so geht es. »Nun muss ich in die Welt hinaus«, sagte der Vierte, »und wie die anderen fortbleiben.« Er hatte gleichfalls eine gute Laune, wie der vorige Bruder, aber er war kein Dichter, und gerade deshalb hatte er Grund, guter Laune zu sein. Diese beiden hatten Fröhlichkeit ins Schloss gebracht, nun ging die letzte Lust dahin. Gesicht und Gehör sind jederzeit von den Menschen als die bedeutendsten Sinne angesehen worden, die man sich besonders stark und scharf wünscht. Die anderen 3 Sinne sind als minder wesentlich anzusehen. Aber das war durchaus nicht die Meinung des Sohnes. Er hatte besonders den Geschmack in allen Bedeutungen entwickelt, die es gibt. Und dieser hat eine große Macht, ein mächtiges Regiment. Er regiert über das, was durch den Mund geht, und auch über das, was durch den Geist geht. Deshalb schmeckte er alles, was in der Pfanne und im Topfe, in der Flasche und im Fasse war. Das wäre das Grobe in seinem Geschäft, meinte er. Jeder Mensch war ihm eine Pfanne, in der es kochte, jedes Land eine ungeheure Küche, geistig genommen. Das war das Feine, und nun wollte er hinaus, um das Feine zu erproben. Vielleicht ist das Glück mir günstiger als meinen Brüdern, sagte er. Ich reise fort, aber welches Beförderungsmittel soll ich nehmen? Sind die Luftballons schon erfunden? Fragte er seinen Vater, der ja von allen Erfindungen wusste, die gemacht waren oder gemacht werden sollten. Aber die Luftballons waren noch nicht erfunden, nicht einmal die Dampfschiffe und die Eisenbahnen. Ja, deshalb nehme ich gerade einen Luftballon, sagte er. Mein Vater weiß ja, wie sie gemacht und gesteuert werden. Ich lerne es. Niemand kennt die Erfindung, und deshalb glauben sie, dass es eine Lufterscheinung sei. Wenn ich den Ballon gebraucht habe, verbrenne ich ihn. Deshalb musst du mir einige Stücke der zukünftigen Erfindung mitgeben, die man chemische Streichhölzer nennt. Alles das erhielt er, und dann flog er fort. Die Vögel folgten ihm länger, als sie den anderen Brüdern gefolgt waren. Sie wollten gern sehen, wie es mit dem Fluge ging, und immer mehr kamen hinzu, denn sie waren neugierig und meinten, es wäre ein neuer Vogel, der flöge. Ja, er bekam Begleitung. Die Luft wurde schwarz von Vögeln, und sie kamen wie eine große Wolke, wie ein Heuschreckenschwarm über das Land Ägypten gezogen. Und so war er draußen, in der weiten Welt. »Ich habe einen guten Freund und Hilfsmann im Ostwind gehabt«, sagte er. »Ostwind und Westwind, meinst du?« sagten die Winde. »Wir zwei haben miteinander abgewechselt. Sonst wärest du nicht nordwestlich gekommen.« Aber er hörte nicht, was die Winde sagten, und das kann auch einerlei sein. Die Vögel folgten ihm nun auch nicht länger. Als sie zahlreich beisammen waren, wurden einige von ihnen der Fahrt überdrüssig. »Das hieße zu viel aus einer Sache machen«, sagten sie. »Er wird noch eingebildet. Es ist nicht des Nachfliegens wert. Es ist nichts. Es ist abgeschmackt.« Und deshalb blieben sie zurück. Sie blieben alle zusammen zurück. Das Ganze war ja nichts. Und der Ballon senkte sich über einer der größten Städte, und der Luftschiffer setzte sich auf den höchsten Ort, auf die Turmspitze. Der Ballon ging wieder in die Höhe. Das sollte er nicht. Wo er abblieb, lässt sich nicht gut sagen. Aber das ist auch gleichgültig, denn er war ja damals noch nicht erfunden. Dort saß er nun hoch oben auf der Turmspitze. Die Vögel flogen nicht zu ihm. Sie waren seiner müde, und er war ihrer müde. Alle Schornsteine der Stadt rauchten und rochen. »Das sind Altäre, die für dich eingerichtet sind«, sagte der Wind. Er wollte ihm gern etwas Angenehmes sagen. Keck genug saß er da und sah auf die Leute in der Straße. Da ging einer, der stolz auf seinen Geldsack war. Ein anderer war stolz auf seinen Schlüssel, den er hinten trug, obgleich er nichts zu verschließen hatte. Noch ein anderer war stolz auf sein Kleid, in das die Motten kamen. Und ein vierter war stolz auf seine Gestalt, in die die Würmer kamen. »Eitelkeit, ja, ich muss wohl bald hinunter und den Topf umrühren und schmecken«, sagte er. »Aber ich will hier noch ein bisschen sitzen. Der Wind kitzelt mich so schön auf den Rücken, und das ist eine große Annehmlichkeit. Ich bleibe hier sitzen, solange der Wind weht. Ich will meine Ruhe haben.« »Es ist gut, des Morgens lange zu liegen, wenn man viel zu beschicken hat«, sagt der Faule. »Aber Faulheit ist die Wurzel alles Schlechten. Und Schlechtes gibt es nicht in unserer Familie, das sage ich. Und das wird jeder Sohn auf der Straße sagen. Ich bleibe sitzen, solange der Wind weht. Er schmeckt mir.« Und er blieb sitzen. Aber er saß auf dem Wetterhahn des Turmes, und der drehte und drehte sich mit ihm, so dass er glaubte, es wäre stets derselbe Wind. Er blieb sitzen, und er durfte lange dort sitzen und schmecken. Aber in Indien, in dem Schlosse auf dem Baume der Sonne, war es leer und still geworden, da die Brüder einer nach dem anderen fortgezogen waren. »Es geht ihnen nicht gut«, sagte der Vater. »Niemals bringen sie mir den leuchtenden Edelstein. Sie finden ihn nicht. Sie sind fort, sie sind tot.« Und er beugte sich über das Buch der Wahrheit und starrte auf die Seite, wo er über das Leben nach dem Tode lesen wollte. Aber es gab für ihn nichts zu sehen und zu erfahren. Die blinde Tochter war sein Trost und seine Freude. Innig und zärtlich schloss sie sich ihm an. Um seiner Freude, seines Glückes willen, wünschte sie, dass der köstliche Edelstein gefunden und heimgebracht würde. In Trauer und Sehnsucht dachte sie an ihre Brüder. Wo waren sie? Wo lebten sie? Gar innig wünschte sie, von ihnen träumen zu können. Aber seltsam genug. Selbst im Traum konnte sie sich nicht mit ihnen vereinigen. Endlich, eines Nachts träumte ihr, dass ihre Stimmen zu ihr drangen. Sie nannten, sie riefen fernher aus der weiten Welt. Und sie musste hinaus, weit, weit fort, und doch schien es ihr, als wäre sie immer noch in ihres Vaters Hause. Die Brüder traf sie nicht, aber in ihrer Hand fühlte sie, brannte es wie Feuer, doch es schmerzte nicht. Sie hielt den leuchtenden Edelstein und brachte ihn ihrem Vater. Als sie erwachte, glaubte sie einen Augenblick, dass sie ihn noch hielte, aber es war nur der Spinnrocken, über welchen sie ihre Hand geballt hatte. In den langen Nächten hatte sie unaufhörlich gesponnen, und auf der Spindel war ein Faden feiner als Spinngewebe. Menschenaugen konnten den einzelnen Faden nicht gewahren. Sie hatte ihn mit ihren Tränen genetzt, und er ward stark wie ein Ankertau. Sie erhob sich. Ihr Entschluss war gefasst. Der Traum sollte verwirklicht werden. Es war Nacht, ihr Vater schlief, sie küsste ihm die Hand und nahm ihre Spindel und band das eine Ende des Fadens an das Haus ihres Vaters fest, sonst würde sie, die Blinde, ja niemals wieder heimfinden. An dem Faden hielt sie sich, auf ihn verließ sie sich und nicht auf sich und andere. Sie pflückte 4 Blätter von dem Baum der Sonne, die wollte sie Wind und Wetter übergeben, die sie den Brüdern als Brief und Gruß bringen sollten, wenn sie dieselben draußen in der weiten Welt nicht treffen würde. Wie würde es ihr dort wohl gehen, dem armen, blinden Kinde? Doch sie brauchte sich nur an den unsichtbaren Faden zu halten. Vor allem anderen besaß sie eine Eigenschaft, das tiefe Gefühl, und es war ihr, als hätte sie Augen in den Fingerspitzen und Ohren in dem Herzen. Und so ging es hinaus in die bewegte, lärmende, wunderliche Welt, und wohin sie kam, wurde der Himmel sonnenklar. Sie konnte die warmen Strahlen fühlen. Der Regenbogen spannte sich aus der schwarzen Wolke hin durch die blaue Luft. Sie hörte den Gesang der Vögel. Sie empfand den Duft der Orangen und Apfelgärten so stark, dass sie glaubte, sie könnte ihn schmecken. Sanfte Töne und schöne Gesänge drangen zu ihr, aber auch Geheul und Geschrei und miteinander widerstreitende Gedanken und Urteile. Aber in dem tiefsten Winkel ihres Herzens ertönten die Herzensklänge und Gedankenklänge der Menschheit. Es erbrauste im Chor, das Erdenleben ist nur Rauch, eine finstere Nacht voll Leiden. Allein, es ertönte auch das Lied, und oft ist's auch ein Rosenstrauch voll Sonnenschein und Freuden. Und bitter erklang es, an sich allein denkt jeder nur, die Wahrheit lass dir geben. Dann ertönte die Gegenstrophe. Es geht der liebe Elfenspur hin durch das Erdenleben. Sie hörte auch diese Worte. Ein wenig klein ist unsere Welt, voll Fehler, unvollkommen. Und sie vernahm auch, und mancher gab schon Gut und Geld, was nicht die Welt vernommen. Und es sang rings im brausenden Chor, gießt über alles nur Hohn und Spott und bellt mit den Hunden zusammen. Dann ertönte es im Herzen des blinden Mädchens, vertrau auf dich, halt fest an Gott. Geschehe dann sein Wille. Amen. Und wo sie im Kreise der Männer und Frauen bei alt und jung erschien, da leuchtete in die Seelen die Erkenntnis des wahren, guten und schönen. Wohin sie kam, in die Werkstätte des Künstlers, in den festlichen Saal des Reichen, in die Fabrik zwischen surrenden Rädern, war es, als ob Sonnenstrahlen kämen, Saiten erklängen, Blumen dufteten und der erfrischende Tautropfen auf das durstende Blatt fiele. Aber der Teufel konnte sich nicht darein finden. Er hat mehr Verstand als 10.000 Männer, und darum erfand er ein Mittel, um sich zu helfen. Er ging zum Sumpf, nahm Blasen des faulenden Wassers, ließ das 7-fache Echo von Worten der Lüge über sie erdröhnen, um sie stark zu machen. Er stieß bezahlte Ehrenverse und lügenhafte Leichenpredigten zu Pulver, so viel zu finden waren, kochte sie in Tränen, welche der Neid geweint hatte, streute Schminke darauf, welche von der gelblichen Wange eines alten Fräuleins abgeschabt war, und schuf daraus ein Mädchen, welches in Gestalt und Bewegung dem blinden, segensreichen Mädchen, dem milden Engel des Gefühls, wie die Menschen es nannten, gleich war. Und so hatte der Teufel das Spiel gewonnen. Die Welt wusste nicht, welche von beiden die Rechte war. Und wie sollte es die Welt auch wissen? Vertrau auf dich! Halt fest an Gott! Geschehe dann sein Wille! Amen! Sang das blinde Mädchen voll Vertrauen. Die 4 grünen Blätter vom Baume der Sonne übergab sie Wind und Wetter, um sie ihren Brüdern als Brief und Gruß zu bringen. und sie war überzeugt, dass es erfüllt würde. Ja, es würde auch erfüllt werden, dass der Edelstein sich fände, der alle irdische Herrlichkeit überstrahlte. Von der Stirn der Menschheit würde er bis zum Hause ihres Vaters strahlen. Bis zum Hause meines Vaters, wiederholte sie. Ja, auf der Erde ist die Stätte des Edelsteins, und mehr als diese Gewissheit bringe ich heim. Seine Glut empfinde ich, sie wird größer und größer in meiner geschlossenen Hand. Jedes Wahrheitskörnchen fein genug, dass der scharfe Wind es trägt und fortführt, fing ich auf und verwahrte ich. Ich ließ es mit dem Duft alles Schönen durchdringen, woran die Welt so reich ist, selbst für den Blinden. Ich nahm den Klang vom Herzschlag des Menschen im Guten und legte ihn hinein. Ein Stäubchen ist das Ganze nur, was ich bringe, aber doch der Staub des gesuchten Edelsteins in reicher Fülle. Meine Hand ist voll davon. Und sie streckte sie aus gegen ihren Vater. Sie war in der Heimat. Mit Gedankenschnelle war sie dorthin gekommen, da sie den unsichtbaren Faden zum Hause ihres Vaters nicht losgelassen hatte. Die bösen Mächte fuhren mit dem Getöse des Sturmes hin über den Baum der Sonne und drängten sich mit einem Windstoß durch die geöffnete Tür in die Geheimkammer. »Dort weht es hin«, rief der Vater und griff nach der Hand, welche geöffnet war. »Nein«, antwortete sie mit ruhiger Bestimmtheit, »es kann nicht fortwehen. Ich fühle die Strahlen meine Seele erwärmen.« Der Vater sah eine leuchtende Flamme. Wie funkelnder Staub fuhr es aus ihrer Hand hin über das weiße Blatt des Buches, das die Gewissheit eines ewigen Lebens verkünden sollte. Im blendenden Glanze stand dort eine Schrift, ein einziges sichtbares Wort, nur das eine Wort, Glaube. Und bei ihnen waren wieder die vier Brüder. Das Heimweh hatte sie ergriffen und geführt, als die grünen Blätter auf ihre Brust niederfielen. Sie waren gekommen. Die Zugvögel folgten und Hirsch und Antilopen und alle Tiere des Waldes. Sie wollten auch an der Freude teilnehmen. Und weshalb sollten es die Tiere nicht, wenn sie es können? Und wie oft haben wir gesehen, wenn die Sonne durch ein Loch in der Tür in die stauberfüllte Stube scheint, dass eine schimmernde Staubsäule sich dreht. So, aber nicht so plump und armselig wie sie. Selbst der Regenbogen ist schwerfällig und in den Farben nicht kräftig genug gegen den Anblick, der sich hier zeigte. So erhob sich von dem Blatte des Buches, von dem leuchtenden Wort Glaube, jedes Stäubchen der Wahrheit mit dem Glanze des Schönen, dem Klange des Guten, strahlte stärker als die Feuersäule in der Nacht, als Moses mit Israel nach Kana anzog. Aus dem Worte Glaube führt die Brücke der Hoffnung zur ewigen Liebe in die Unendlichkeit. Ende von Der Stein des Weisen, Teil 2.